Es handelt sich bei unserer Diskussion nicht um persönliche Schwächen einzelner Menschen, welche jeden prinzipiellen Gedanken mehr oder minder zu verdunkeln imstande sind. Zufälligkeiten kommen überall vor. Hiervon müssen wir absehen, um unsere ungeteilte Aufmerksamkeit auf das Wesen der Sache zu richten, auf die Idee eines Geistlichen, wie sie sich im Protestantismus entwickelt und andererseits im Katholizismus enthalten ist. Wenn zum Beispiel der Protestant Johannes Heinrich Voss in seinem berühmten Heldengedicht Luise uns den jungen evangelischen Pastor schildert, in süß aufwallender Sehnsucht, wie er seiner Braut glühende Küsse aufdrückt und dem jungen Diener des Evangeliums das Herz empört bang atmende Wollust, wenn dann spätabends am Ende des Hochzeitsschmauses das soeben getraute Heldenpaar unter dem Tusch der Musik in gehobenster Stimmung von der Bühne verschwindet, nun, so mag man darin eine gelinde Abweichung von dem großen Gedanken des Weltapostels Paulus erkennen, von dem selbst Hase mit Widerstreben eingesteht, dass sich bei ihm eine Ungunst gegen die Ehe geregt habe. Aber schließlich handelt es sich doch nur um Dinge, bei denen ein Katholik allenfalls eine ehrbarere und delikatere Behandlung wünscht, gegen welche aber vom katholischen Standpunkt ebenso wenig etwas eingewendet wird wie vom protestantischen. Mit Recht findet der Protestant die Liebschaften seines Pastors ganz in Ordnung und der bekannte Schriftsteller Jean-Paul bemerkt ganz zutreffend, dass der Begriff einer Braut fast ebenso notwendig zum Begriffe eines Predigtamtkandidaten gehöre wie der einer Bibel. Ohne Bibel und Braut könne man sich einen angehenden protestantischen Geistlichen wohl gar nicht vorstellen. Selbst dann, wenn ein Prediger 7 Bräute zu gleicher Zeit besitzt, scheut er sich nicht in der Öffentlichkeit hiervon, wie von einem ganz normalen Vorkommnisse, Erwähnung zu tun. Einverstanden. Der protestantische Pastor ist und bleibt Laie, er hat freie Zeit in Hülle und Fülle, er hat kein Gelübde getan, er ist frei. Eine ehrbare Eheschließung steht ihm gerade so gut an wie jedem anderen Laien. Während der katholische Priester vor Gott kniet und sein Brevier betet und die kranken Armen besucht, mag jener mit seiner Geliebten spielen. Wer fände daran etwas zu tadeln? Selbst wenn der Dichter uns den Seelenhirten in dichterischer Verklärung hausväterlich prangend im Schlafrock, wenn er uns den Glückshimmel des evangelischen Pastors mit den Versen schildert, das Pfarrhaus ist hübsch und bequem für die Hausfrau, auch für den grübelnden Mann ein sonniges Stübchen in Aussicht. Fehllos Scheune und Stall, auch Vieh- und Ackergerätschaft, wie wär's alles gehofft von des Landhaus kundigem Vorfahren. So wird an solcher Auffassung des protestantischen Predigerlebens kein vernünftiger Protestant Anstoß nehmen und ein Katholik noch weniger. Ohne vorwärts gerichtetes Angesicht geht es ja nun nicht. Während das Angesicht der römischen Christen wesentlich vorwärts gerichtet ist, auf die glückliche Ewigkeit bei Gott, ist auch das Antlitz des verlobten Pastors wesentlich nicht immer rückwärts gerichtet. Das Glas aufhebend, ruft der bescheidene Pastor Walter: »Oh, wie der Duft mich beseelt mit Ahnungen heiterer Zukunft! Manchen redlichen Mönch wie unserem Pfarrer von Grünau wird ein redliches Weib, wird Töchterchen lieben und eidam.« Das ist, ich wiederhole, ja alles so selbstverständlich und ordnungsgemäß, nur dass vielleicht der Katholik darüber ausrufen möchte: »O Natur, du scheinst mir gar zu natürlich!« Ja, auch dann, wenn der alte ehrwürdige Pastor im Hinblick auf den bevorstehenden Hochzeitsschmaus in die Worte ausbricht: »Mir ist heute so wohl und behaglich, als wenn man irgendetwas Gutes getan hat oder auch tun will.« Wird gewiss niemand an der seligen Stimmung des evangelischen Predigers Ärgernis nehmen, zumal, wenn man bedenkt, dass ja auch die Wittenberger Säule und Grundfeste des Protestantismus sich nirgends so wohl und behaglich fühlte, als bei der Befriedigung der Bedürfnisse des animalen Daseins. In der Beurteilung sittlicher Unebenheiten, welche im protestantischen Predigerleben vorkommen, pflegt man gnädig und nachsichtig zu sein. Mit Recht. Denn auch das Schlimmste muss als Bagatellsache erscheinen in einer Religion, deren hervorragende Stimmführer ausdrücklich erklären, die Vielweiberei sei gewissen Menschen ebenso natürliches Bedürfnis und deshalb Pflicht, wie überhaupt das Heiraten für Luther gewesen. Ganz anders die protestantische Auffassung, Hiernach verbleiben die Sünden auch in den Gerechten. Der Wille bleibt nicht etwa bloß den Anregungen zur Sünde ausgesetzt, nein, die Sünde selbst verharrt, auch die schrecklichsten Sündtaten sind nicht mit der Heiligkeit vereinbar. Für alle Fälle bleibt ja der Wille in der aktuellen Bosheit der Sünde verstrickt. Aber die Sünden werden durch Christi Gerechtigkeit von außen her zugedeckt. Christus tut so, als wenn die Menschen Gerechte, Heilige wären, obgleich sie es gar nicht sind, sondern in Wirklichkeit nur durch Geiz, Unzucht und alle Laster zu sündigen fortfahren. Kann wohl mit dieser protestantischen Auffassung christliche Demut und aufrichtiger Reueschmerz verbunden sein? Gern gestehe ich, dass sich aus dieser reformatorischen Auffassung eine gewisse Selbstverachtung ergibt, wie sie solche in den alten protestantischen Kirchengesängen nicht selten recht drastisch ausgedrückt finden, so auch in der bekannten Strophe: Ich bin ein rechtes Rabenaas, ein wahrer Sündenkrippel, der seine Sünden in sich fraß, als wie der Ross den Zwibbel. Herr Jesu, nimm mich Hund beim Ohr, wirf mir den Gnadenknochen vor und schmeiß mich Sündenlümmel in deinen Gnadenhimmel. Man ist noch nicht einig darüber, ob es dem Dichter dieser Verse nur um eine Satire zu tun war oder ob sie der ernste Ausdruck seines Glaubens sind. In jedem Falle ist der Inhalt vollkommen orthodox lutherisch. Ich möchte aber doch erinnern, dass nicht jede Selbstverachtung und Selbstbeschimpfung schon christliche Demut ist. Auch jene moderne Wissenschaft, welche im Menschen nichts erblickt als einen Atomhaufen, als das schmutzigste, selbstsüchtigste, grausamste Tier, übt eine ganz ungewöhnliche Selbstverachtung. Nicht minder ist die fortgeschrittenste Spekulation der Gegenwart mit ihren absolut unabhängigen, autonomen Menschen bereits zu einem erstaunlichen Grade der Menschenverachtung gelangt. Das gehört ja alles mit zu den Wohltaten und Segnungen, welche das deutsche Volk der Reformation zu verdanken hat.